Abschnitt 21 aus Old Shorthand 1 von Karl May. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Drittes Kapitel. In der Kaktusfalle. Teil 6. Da lachte er wieder laut auf und rief: Das ist freilich richtig, außerordentlich richtig. Sie hätten euch getötet und skalpiert. Sir, das ist nicht so leicht, wie ihr zu denken scheint. Wieso? Wir hätten uns gewehrt. Gegen 150 Rote? Ja. Mit den Sonntagsflinten, die ihr hier habt. Ja. Ich sagte das so ernst und überzeugungsvoll, dass sich abermals ein schallendes Gelächter erhob. Old Shorthand gab sich alle Mühe, seine Gesichtszüge zu beherrschen, dennoch sah ich es ihm an, wie sehr er sich innerlich belustigte. Als ich das Gelächter gelegt hatte, fuhr der Kommandant fort. »Das ist denn doch zu toll. Also, ihr hättet euch gewehrt? Wirklich?« »Natürlich.« »Da sage ich euch, dass dieser Gedanke der reine Wahnsinn ist. Ihr wäret sofort von 150 Kugeln durchlöchert worden.« »Oh, »Glaubt's oder glaubt es nicht, was ich euch sage, ist richtig. Wie lange seid ihr denn eigentlich an dem blauen Wasser geblieben?« »Einen Tag.« »Und wohin seid ihr dann geritten?« »Immer wieder nach Osten.« »Also über die Ebene.« »Ja.« »Gerade hierher.« »Ja.« »Das ist wirklich ein Wunder, ein himmelblaues Wunder. Ich sehe doch, dass ihr ohne allen Schaden und ganz heil hier angekommen seid.« »Ja, heil und gesund sind wir. Was sollte uns fehlen?« »Was euch fehlen sollte?« »Es ist großartig, wirklich großartig. Die Comanchen sind nämlich auch vom blauen Wasser hierher geritten.« »Wirklich?« »Ja, wirklich«, antwortete er, beinahe wütend über meine Unbefangenheit. »Haben euch diese Halunken denn nicht gesehen?« »Das weiß ich nicht, Sie müssen es wissen.« »Ja, Sie müssen es wissen«, lachte er grimmig. »Und ich weiß es auch.« »Sie haben euch nicht gesehen, sonst lebtet ihr nicht mehr.« »So etwas ist wirklich kaum zu glauben. Da reiten diese beiden Männer immer dahin, wo die Comanchen sind. Sie trollen ihnen immer im Wege und vor den Augen hin und her und werden doch nicht ertappt. Einem tüchtigen Westmann oder Soldaten könnte das nicht passieren. So ein Glück, und dabei ahnen diese Leute nicht einmal, in welcher Gefahr sie sich befunden haben. Es ist doch wahr, was das alte Sprichwort sagt. Die Dummen haben Glück.« »Hört, Sir, nennt uns nicht dumm. In meiner Heimat gibt es ein Sprichwort, welches das viel anständiger ausdrückt.« »Welches?« »Man pflegt zu sagen, die dümmsten Bauern ernten die größten Kartoffeln.« Als ich das so ruhig lächelnd sagte, schien er endlich doch aufmerksam zu werden. Er betrachtete mich mit einem langen, forschenden Blicke und sagte dann: »Hört, ihr wollt doch nicht etwa so tun, als ob ihr etwas hinter den Ohren hättet. Bildet euch ja nicht ein, klüger zu sein als wir.« »Keine Sorge, Sir, wir haben ganz und gar nicht die Absicht, zwischen uns und euch einen Vergleich anzustellen. Das wäre Torheit.« »Denke es auch«, nickte er befriedigt, ohne den eigentlichen Sinn meiner Worte zu verstehen. »Ich habe nicht nötig, aufrichtig mit euch zu sein. Aber ihr tut mir in eurer Dummheit so leid, dass ich euch sagen will, wie die Verhältnisse stehen. Wir haben nämlich die Comanchen angegriffen und besiegt. Sie sind vor uns nach dem blauen Wasser geflohen, und wir sind ihnen nach. Von dort sind sie wieder geflohen, hierher, und nun hetzen und jagen wir sie in den öden Llano Estacado hinein, wo sie entweder vor Durst sterben oder von unseren Kugeln gefressen werden, wenn sie sich uns nicht ergeben. Das ist es, was ich euch mitteilen will und wovon ihr keine Ahnung gehabt habt.« »Keine Ahnung. Glaubt ihr denn wirklich, dass wir so ganz und gar nichts davon wissen?« fragte ich, jetzt in ganz anderem Tone. »Was könntet ihr wissen?« antwortete er verächtlich. »Zunächst wissen wir, dass ihr, wenn es genau nach eurem Plane geht, die Comanchen auf keinen Fall bekommen werdet.« »Ah«, fragte er ironisch. »Ja, ich füge sogar hinzu, dass nicht sie es sind, sondern ihr es seid, welchen das Los bevorsteht, im wüsten Llano zu verschmachten.« »Wirklich? Wie klug ihr plötzlich seid. Warum werden wir verschmachten?« »Gibt's im Llano Wasser?« »Nein.« Habt ihr Schläuche? Nein. Könnt ihr also Wasser mitnehmen? Zum Teufel nein! Frag doch nicht so dumm. Meine Frage ist gar nicht dumm. In der Wüste braucht man Wasser und das bisschen Wasser, was man im Gehirn hat, wie ihr vorhin sagtet, reicht noch lange nicht aus, Pferd und Reiter vor dem Verschmachten zu retten. Wisst ihr, wie weit ihr hinein in die Wüste müsst, um die Comanchen zu treffen? Wisst ihr, wie lange eure Pferde in der Glut des Llano dursten können? Wir wissen, dass wir gar nicht weit hinein müssen, denn die Roten haben auch kein Wasser. Wisst ihr das genau? Sehr genau. So tut ihr mir jetzt ebenso sehr leid, wie euch vorhin meine Dummheit erbarmt hat. Die Comanchen wissen nämlich einen Ort im Llano Estacado, an welchem es genug Wasser für sie gibt. Ah, es gibt einen solchen Ort. Ja. Unmöglich. Warum unmöglich? Habt ihr noch nie gehört, dass es in Wüsten Oasen gibt? Aber nicht im Llano Estacado. Gerade da gibt es ein Wasser, welches 1000 Pferde nicht auszutrinken vermögen. Unsinn! Ihr habt nicht einmal geahnt, dass ihr euch jetzt am Rande des Llano befindet. Was wollt ihr da von diesem Wasser wissen? Redet doch ihr nicht von Ahnen und Wissen. Ihr selbst ahnt ja gar nicht, was wir beide wissen. Ich und mein Kamerad hier neben mir. Zwei Gräbersucher! Was wisst ihr denn, hä? Dass ihr euch mit allem, was ihr denkt und beabsichtigt, in einem ungeheuren Irrtum befindet und eurem sicheren Untergange entgegenreiten würdet, wenn es nicht einige Männer gäbe, welche sich vorgenommen haben, euch zu retten. Unserem sicheren Untergange. Das ist toll. Aber euch sind solche Reden zuzutrauen. Wer sind denn diese braven Männer, Sir? Es sind drei, nämlich Winnetou, Old Shorehand und Old Shatterhand. Da zog er die Brauen hoch empor und fragte: Winnetou, der Apachenhäuptling? Ja. Old Shatterhand, sein Freund, der weiße Jäger? Ja. Und Old Shorehand, von welchem man so viel erzählen hört? Ja, diese drei. Die wollen sich unser annehmen? Sie müssen es, wenn sie nicht ruhig zusehen wollen, dass ihr in die Falle geht, welche die Comanchen euch gestellt haben. Eine Falle. Uns gestellt? Sprecht ihr im Fieber? Ich habe meine Gedanken sehr beisammen, Sir. Das scheint nicht so. Ich glaube vielmehr, ihr leidet an Halluzinationen. Wenn jemand mit irgendwelcher Sinnestäuschung befangen ist, so sind nicht wir es, sondern ihr seid es. Kennt ihr den Anführer der Comanchen, mit denen ihr gekämpft habt? Wir wissen nicht, wie er heißt. Wir haben keinen Scout, der das erfahren konnte. Dieser Häuptling heißt Nahal Masiuf, was so viel wie vier Finger bedeutet. Und wie heißt der Häuptling derjenigen Comanchen, welche am blauen Wasser lagerten? Das war eben jener Nahal Masiuf, wenn ihr seinen Namen richtig genannt habt. Nein, das war Wupo-Umugi, was großer Donner heißt. Also ein anderer. Ja, es kann kein anderer, sondern es muss derselbe gewesen sein. Denn wir haben ihn bis an das blaue Wasser vor uns hergetrieben, Sir. Ah, sind das die Halluzinationen, von denen ihr redetet? Ihr seid so freundlich gewesen, uns vorhin den Stand der Dinge klarzulegen, ohne dass ihr uns für nötig hieltet. Dafür wollen wir nun euch, ohne dass es notwendig ist, sagen, wie die Verhältnisse liegen. Nahal Masiuf hat sich nämlich mit Wupo-Umugi verbündet, euch zu verderben. Er ist nicht nach dem blauen Wasser, sondern er hat heimgeschickt, um schnell noch 100 Krieger kommen zu lassen. Während ihr glaubtet, ihn zu verfolgen, blieb er in eurem Rücken und verfolgte euch. Ihr wurdet nach dem blauen Wasser gelockt, wo Wupo-Umugi auf euch wartete und euch, als ihr kamt, sogar leicht Platz machte. Wupo-Umugi, der Häuptling der Na'i'ini, wendete sich hierher nach dem Orte, wo wir uns jetzt befinden und den die Comanchen Suxmal Estavi, 100 Bäume, nennen. Er kam gestern Abend hier an. Ihr seid ihm nachgeritten und er ging, ehe ihr erschient, in die Wüste, um euch hinter sich herzuziehen. Während ihr glaubt, ihn zu verfolgen und ihn vernichten zu können, lockt er euch in eine Falle. Er reitet mit seinen Na'i'ini voran und hinter euch kommt Nahal Masiuf mit weit über 100 Kriegern. Ihr befindet euch zwischen diesen beiden feindlichen Trupps. So stehen die Verhältnisse, Sir, so und nicht anders. Seine Offiziere blickten fragend von mir zu ihm hinüber und wieder von ihm zu mir herüber. Er selbst starrte mich staunend an, als ob ich etwas für ihn Unbegreifliches sei, und fragte mich: Aber Sir, was sind das für Phantastereien? Meine Fantasie ist hierbei gar nicht tätig. Ich spreche von Dingen, welche wirklich sind. Ihr kennt die Namen alle. Woher wisst ihr sie? Ich spreche die Sprache der Comanchen. Ihr, der Gräbersucher. Gräbersucher, pschah! Wollt ihr denn noch immer nicht einsehen, dass ihr euch auch in Beziehung auf mich in einem großen Irrtum befunden habt? Irrtum? Seid ihr denn nicht der, für den ich euch gehalten habe, Sir? Nein. Wer denn? Jetzt zeigt es sich, wer Wasser im Gehirn hat, ihr oder ich. Habt ihr es denn wirklich für möglich gehalten, dass ein Gelehrter, also ein studierter Mann, sich als Dummkopf im Wilden Westen nur zu dem Zwecke herumtreibt, um Gräber zu entdecken? Oh, Devils! Und dass er den Indianern nur immer so im Wege herumkrabbelt, ohne von ihnen entdeckt zu werden? Ich bin erstaunt, Sir. Erstaunt über euch, aber nicht über mich. Ich habe euch vorhin die Namen dreier Männer genannt, von denen ihr wohl oft gehört haben werdet. Ist euch vielleicht zufälligerweise bekannt, was für ein Pferd Winnetou gewöhnlich reitet? Einen Rapphengst, welcher Wind heißen soll. Ja, Wind. Der Apachenname dafür ist Ilchi. Habt ihr auch von dem Pferde Old Shatterhands gehört? Ja, auch ein Rapphengst, Blitz genannt. Richtig. Das Apachenwort dafür ist Hatatitla. Jetzt passt einmal auf mein Pferd dort auf. Mein Rappe hatte sich grasend wohl über 70 Schritte von mir entfernt. Ich drehte mich nach ihm um und rief den Namen Hatatitla. Er kam sofort herbeigesprungen und rieb sein Maul liebkosend an meiner Schulter. »Zauns«, rief der Kommandant aus. »Sollte...« »Ja, sollte«, lachte ich. »Ihr seid Kavallerist und habt diesen Hengst schon einmal gesehen. Ihr hieltet ihn für einen Kutschengaul. Betrachtet ihn jetzt genauer. Habt ihr schon einmal ein so edles Pferd gesehen? Kann ein Gräbersucher ein so unvergleichliches Tier besitzen?« Er drückte und drückte, um etwas zu sagen, brachte aber vor Verlegenheit lange nichts heraus, bis er endlich rief. »Wo habe ich nur meine Augen gehabt?« »Ja, wo habt ihr sie gehabt, und zwar nicht nur in Beziehung auf das Pferd, sondern auch in Hinsicht auf den Reiter?« »Wisst ihr, wie Winnetou bewaffnet ist?« »Mit seiner berühmten Silberbüchse.« »Und Old Shatterhand?« »Mit dem Bärentöter und dem Henry-Stutzen.« »Habt ihr denn nicht schon in eurem Lager jenseits des Mistake Canyon gesehen, dass ich zwei Gewehre habe?« »Ja, aber sie waren, wenigstens das eine, eingewickelt.« »Nun, jetzt sind sie nicht verhüllt. Da seht sie an.« Ich hielt sie ihm hin. Seine Offiziere richteten ihre Blicke auch höchst neugierig auf die Gewehre. »Alle Wetter, Sir«, stieß er hervor, »sollte diese starke, schwere Reifel der Bärentöter sein?« »Sie ist es.« »Und dieses Gewehr mit dem sonderbaren Schlosse?« »Der Henry-Stutzen.« »Ja, der ist es.« »So wäret ihr...« Er sprach die Frage nicht ganz aus und stotterte beinahe vor Verlegenheit. »Old Shatterhand«, fiel ich ein, »der bin ich allerdings.« »Und euer Gefährte hier?« »Heißt Old Shorehand.« Die Offiziere wiederholten in größter Überraschung diese beiden Namen, welche augenblicklich von Mund zu Mund durchs ganze Lager gingen. Der Kommandant war aufgesprungen, ließ seinen Blick zwischen uns beiden hin und her gleiten und fragte in einem Tone, als ob er sich nur im halben Wachen befinde, »Old Shatterhand und Old Shorehand? Ist's zu glauben?« »Ihr glaubt es nicht?« fragte ich. »Oh doch, aber...« Er wurde unterbrochen, denn draußen, wo die Posten standen, erscholl jetzt der laute Ruf. »Innsmen kommen! Innsmen!« »Woher?« fragte der Kommandant mit schallender Stimme. »Von dort, aus Norden«, lautete die Antwort, wobei die Posten nach der angegebenen Richtung deuteten. Der Offizier wollte den Alarmbefehl erteilen. Ich hinderte ihn daran. »Seid ruhig, Sir. Es hat das nichts zu bedeuten. Wenn ihr noch nicht glaubt, dass wir diejenigen sind, für die wir uns jetzt ausgegeben haben, so kommen jetzt Zeugen, welche bestätigen werden, dass wir die Wahrheit sagen.« »Meint ihr die Roten?« »Ja.« »Aber das sind ja Feinde. Ich muss sofort...« »Nichts müsst ihr. Nichts. Sie sind Freunde. Sie sind sogar eure Retter. Es sind Apachen, welche ich hergebracht habe, um euch gegen die Comanchen beizustehen.« Apachen? Da bringt ihr mich in eine Lage, Sir, welche für mich ungeheuer bedenklich ist. Rote sind Rote, es ist keinem zu trauen, und noch weiß ich nicht, ob ihr wirklich Old Shatterhand seid. Well, so trefft die Maßregeln, welche ihr für notwendig haltet. Nur hütet euch vor Feindseligkeiten. Ich werde euch alles erklären, vorher aber den Apachen einen Wink geben, sich dem Lager nicht auf Schussweite zu nähern, bis ihr Vertrauen gewonnen habt. Ich will gehen und es ihnen sagen, erbot sich Old Shorehand. Ja, tut das, Sir. Sagt ihnen auch, dass sich einige von ihnen hinauf auf die Höhe an das Gebüsch postieren sollen. Da hinauf? Warum? Fragte der Kommandant, noch immer misstrauisch. Warum Posten in meinem Rücken? Um nach Nale Masiuf auszuschauen. Ich habe euch ja gesagt, dass er hinter euch her ist. Er kann jeden Augenblick kommen. Ich könnte doch Posten von meinen Leuten aufstellen. Meine Apachen haben schärfere Augen. Alle Wetter! Wenn ihr... Nur heraus damit, Sir. Ihr wollt sagen, wenn ihr Feinde und Betrüger wäret. Ja, gestand er zu. Glaubt ihr wirklich, dass zwei Weiße so kühn und zugleich so schlecht sein könnten, solche Absichten zu hegen? Ich weiß nicht, ob die Roten, die da kommen, wirklich Apachen sind. So versteht ihr es nicht, Apachen von Comanchen zu unterscheiden? Nein. Und da führt ihr Krieg mit Indianern? Da könnt ihr ja die allergrößten Fehler begehen. Übrigens seht, da draußen kommen sie. Es sind 50 Mann. Ihr habt, wie ich schätze, gegen 100 gut geschulte Kavalleristen bei euch. Könnt ihr euch davor den Roten fürchten? Nein. Ich will euch trauen, Sir. Nur müssen die Inns mit dem Lager fernbleiben, bis ich ihnen erlaube, herbeizukommen. Das zu verlangen, gebietet mir meine Pflicht. Das sehe ich ein. Und ihr seht jetzt, dass ihr ruhig sein könnt. Mr. Shorehand hat sie erreicht. Sie bleiben halten und sitzen ab. Nur drei von ihnen reiten fort, hinauf zur Höhe. Das sind die Wachen, die für unsere Sicherheit sorgen sollen. Schön. Ich bin zufrieden, Sir. Dennoch darf ich das nicht unterlassen, was zu tun mir die Sorge für unsere Sicherheit gebietet. Er erteilte einige Befehle, infolge deren seine Truppen mit schussbereiten Gewehren eine solche Aufstellung nahmen, dass sie einen Angriff der Apachen, falls diese einen solchen beabsichtigen sollten, leicht abschlagen konnten. »Das darf euch nicht erzürnen«, entschuldigte er sich. »Fällt mir nicht ein, es euch zu verdenken«, antwortete ich. »Wenn ihr mich bis zu Ende angehört habt, werdet ihr Vertrauen haben. Da kommt Mr. Shorehand zurück. Setzen wir uns wieder zusammen nieder. Ich will euch erzählen und dadurch die Beweise beibringen, dass ich vorhin die Wahrheit gesagt habe und dass ihr ohne uns verloren wäret.« Wir nahmen am Wasser wieder so beieinander Platz, wie wir vorhin gesessen hatten, und ich teilte ihm so viel mit, wie er wissen musste. Es lag ja doch in unserem persönlichen Interesse, das zu übergehen, was nicht wichtig für ihn war. Meine Erzählung machte einen ganz bedeutenden Eindruck auf ihn und seine Offiziere. Sein Gesicht wurde immer ernster, seine Miene immer bedenklicher, und als ich geendet hatte, blieb er noch eine ganze Weile unbeweglich und sinnend sitzen, ohne ein Wort zu sagen. Auch seine Offiziere waren nun überzeugt, dass sie ohne unsere Dazwischenkunft in eine enge Falle gegangen wären. Endlich hob er den gesenkten Blick zu mir empor und sagte: »Vor allem eine Frage, Mr. Shatterhand. Wollt ihr mir verzeihen, dass ich so gegen euch gewesen bin?« »Gern. Ihr glaubt also nun, dass ich Old Shatterhand bin?« »Ich würde ein Idiot sein, wenn ich es nicht glaubte.« »Ebenso überzeugt könnt ihr davon sein, dass eure Lage genauso ist, wie ich sie euch beschrieben habe, Sir.« »Einer solchen Versicherung bedarf es gar nicht mehr. Wie ein Westmann, wie ihr seid, doch selbst dem tüchtigsten Offizier überlegen ist. Wir können beim besten Willen, bei aller List und Tapferkeit, nichts tun, wenn wir nicht Führer bei uns haben, welche nicht nur die Gegenden, sondern auch die Roten und ihre Sprachen und Gewohnheiten genau kennen.« Ihr habt die Comanchen belauscht und darum alle ihre Pläne erfahren. Konnten wir das? Nein. Nein, wir konnten es nicht und wären ganz ahnungslos in eine Mühle geraten, die uns wahrscheinlich alle zermalmt hätte. Dafür werden diese Hunde von Comanchen aber ganz gehörig bluten müssen. Unserem Kreuzfeuer soll keiner von ihnen entkommen. Halt, Sir. Das ist ein Punkt, über den wir uns zu einigen haben, ehe ich euch die Hilfe fest zusage, die ich euch versprochen habe. »Warum?« »Ich bin kein Mörder.« Ich auch nicht. Ihr wollt aber morden. Morden? Nein, ich bin ausgesandt worden, gegen die Innsmen zu kämpfen, bis ich sie besiege, bis sie sich ergeben. Und wenn sie sich ohne Kampf ergeben? Auch dann muss Strafe sein. Wie meint ihr das? Ich werde den 10. oder 20. Mann, meinetwegen auch den 30. erschießen lassen. So versucht, ob ihr das fertigbringt. Auf unsere Hilfe aber müsst ihr dann verzichten. Was fällt euch ein? Euch kann ich ja ganz und gar nicht entbehren. Euch brauche ich erst recht. Das denke ich auch. Und darum meine ich, dass das Schicksal der Roten nicht in euren, sondern in unseren Händen liegt. Ganz in euren. Ja. Das wohl nicht, Mr. Shatterhand. Doch. Nein, ich bin so gerecht, alles, was ihr getan habt und noch tun wollt, anzuerkennen und darf wohl verlangen, dass ihr die Rechte, die ich habe, ebenso anerkennt. Ganz gewiss, wenn ihr nämlich welche habt. Aber wollt ihr mir nicht sagen, welche Rechte ihr dazu haben glaubt? Ihr und ich, wir sind Verbündete gegen die Comanchen. Wenn wir siegen, müssen wir beide gleichberechtigt sein, zu bestimmen, was mit den Roten geschehen soll. Ihr werdet doch zugeben, dass es ohne Strafe unmöglich abgehen kann. Nein, das gebe ich nicht zu. Dann sind wir eben verschiedener Meinung, doch hoffe ich, dass wir uns einigen werden. Wenn ihr etwas nachgebt und ich etwas nachgebe, treffen wir in der Mitte zusammen und jeder kann sagen, dass es halbwegs nach seinem Willen gegangen ist. Für mich gibt es hier keine Mitte. Wenn die Comanchen sich wehren, werden wir allerdings unsere Waffen gebrauchen. Wenn sie sich aber ergeben, darf keinem von ihnen ein Leid geschehen. Das ist meine Ansicht, von der ich auf keinen Fall abweiche. Aber Sir, Strafe muss doch sein. Wofür? Dafür, dass sie sich empört haben. Das nennt ihr Empörung. Wenn jemand sein gutes Recht verteidigt, wenn ein Indianer sich nicht gewaltsam von seinem Wohnsitze vertreiben lassen will, wenn er von der Regierung verlangt, die Versprechungen zu halten, mit denen man ihn gewissenlos übervorteilt hat. Ich überzeuge mich da, dass das, was man von euch sagt, wahr ist, Mr. Shatterhand. Was? Dass ihr es stets mehr mit den Roten als mit den Weißen haltet. Ich halte es mit jedem guten Menschen und bin Gegner jedes Schlechten. Aber die Roten sind doch schlecht. Pshaw! Streiten wir uns nicht darüber. Ihr seid Yankee und außerdem Offizier. Ich kann und werde euch nicht zu meiner Ansicht bekehren. Es handelt sich hier auch nicht um diese, sondern um eine ganz andere Ansicht, die sehr falsch ist. Also wahrscheinlich um eine Ansicht von mir. Ja? Welche? Dass ihr über das Schicksal der Comanchen, wenn sie sich ergeben, mitzubestimmen habt. Und diese Ansicht soll falsch sein? Ja, sehr. Wieso? Weil ihr nicht Sieger sein werdet. Ah, nicht. Wer denn? Wir. Donner, ihr werdet mir da wieder einmal unbegreiflich. Und doch ist die Sache sehr klar. Ihr habt doch zugegeben, dass ihr im Begriff standet, in eine böse Falle zu geraten. Das gebe ich auch jetzt noch zu. Auch, dass wir euch gerettet haben. Ja. Gut. Damit ist unser ganzes Verhältnis vollständig klargestellt und wir haben nichts hinzuzufügen. Wir haben euch vom Tode errettet und ihr seid uns dafür dankschuldig. Dankschuldig? Zum Teufel ja! Aber was hat das denn mit der Bestrafung der Comanchen zu tun? Das, dass euch diese Bestrafung gar nichts angeht. Wollt ihr mir das erklären? Einer Erklärung bedarf das eigentlich gar nicht. Wir sind eine Anzahl weißer Jäger, die es mit einer ganzen Schar von Comanchen aufnehmen und haben 300 Apachen bei uns, die viel besser diszipliniert und bewaffnet als die Comanchen sind. Außerdem haben wir die Örtlichkeit für uns und andere Vorteile gar nicht mitgerechnet. Glaubt ihr, dass wir die Comanchen besiegen werden? Ja. Auch ohne eure Hilfe. Na, Er wiegte den Kopf bedenklich hin und her. Sagt getrost ja. Wir brauchen euch wirklich nicht dazu. Ich gebe euch mein Wort, dass uns nicht ein einziger der Comanchen entgehen wird, auch wenn wir auf eure Hilfe ganz und gar verzichten. Und darum meine ich, dass das Schicksal der Besiegten ganz allein von unserem Willen und nicht im Mindesten von dem eurigen abzuhängen hat. Wollt ihr damit vielleicht sagen, dass ihr uns nicht braucht? Das habe ich ja schon gesagt. Thunder, das ist aufrichtig, sehr aufrichtig, Sir. Aufrichtigkeit ist eine Tugend, deren sich jeder Gentleman stets zu befleißigen hat. Ihr gebt uns also den Abschied. Ihr schickt uns fort? Nein. Ich sage zwar, dass wir euch nicht brauchen, aber ich gebe zu, dass uns die Ausführung unseres Planes erleichtert würde, wenn wir dabei auf eure Hilfe rechnen könnten. Gut, aber wer mithilft, der will auch mitrichten. Dann danken wir. Wenn ihr uns helft, soll es aus Dankbarkeit geschehen, nicht aber in der Absicht, ein ganz unnützes Blutbad anzurichten. Wir haben keine Zeit, die Comanchen können jeden Augenblick kommen. Entscheidet euch, entweder ja oder nein. Was geschieht im Falle des Ja? Da ziehen wir uns von hier zurück, lassen die Comanchen herkommen und schließen sie, sobald sie sich gelagert haben, ein. Und da meint ihr, dass sie sich ergeben werden? Ja. Ohne Widerstand? Ja. Unmöglich. Lasst das meine Sorge sein. Wir nehmen sie gefangen und reiten dann hinter Wupperumugi her, um die Falle in seinem Rücken zuzumachen. Well, und was geschieht in dem Falle, dass ich Nein sage? Da werde ich euch bitten, euer Lager hier jetzt schnell aufzuheben und euch zu entfernen, bis Nale Masiuf hier gewesen und dem Häuptling Wupperumugi nachgeritten ist. Dann können wir wieder her? Ja. Und haben nichts als das Nachsehen. Nichts weiter. Hört, Mr. Shatterhand, ihr seid ein eigentümlicher Mann. Ihr stellt eure Bedingungen so kurz, so deutlich und bestimmt, dass man sich fast vorkommt wie ein Schulknabe, der gar keine Ansicht und gar keinen Willen hat. Ich habe allerdings keinen Grund, viele Worte zu machen. Wir haben euch vom Tode errettet und stehen im Begriffe, 300 Comanchen zu fangen. Wir bringen das ohne alle Unterstützung fertig. Wolltet ihr aber aus Dankbarkeit uns dabei behilflich sein, so würden wir das annehmen, doch unter der Bedingung, dass ihr keine Forderungen stellt. Aber unsere Pflicht, wir sollen die aufrührerischen Comanchen bestrafen. Tut das fernerhin, doch nicht in diesem Falle. Diese Comanchen gehören uns, nicht euch. Und ihr würdet ihnen gehören, ihnen verfallen sein, wenn wir nicht gewesen wären. Aber wie soll ich es verantworten, wenn ich sie mitfangen helfe und dann ohne Strafe entkommen lasse? Vor der Menschlichkeit, vor meinen und vor eurem Herzen ist das sehr leicht zu verantworten. Andere Autoritäten gehen mich nichts an. Übrigens ist euch hier kein Haar gekrümmt worden, und so bin ich überzeugt, dass die euch vorgesetzte Behörde wohl kein Blutbad verlangen wird. Also entscheidet euch. Man kann gegen euch wirklich nicht aufkommen. Gebt mir 5 Minuten Zeit, mit meinen Offizieren zu reden. Die sollt ihr haben, aber länger nicht. Durch euer Zögern wird leicht alles auf das Spiel gesetzt. Ich stand auf und entfernte mich für die angegebene kurze Zeit. Als ich dann zurückkehrte, erhielt ich von ihm den Bescheid. »Was wollen wir machen, Sir? Ihr sollt euren Willen haben. Es würde ja geradezu erbärmlich sein, uns von euch retten zu lassen und dann fortzureiten, ohne euch unterstützt zu haben. Wir bleiben also da und helfen euch. Und das Schicksal der Comanchen ist unsere Sache.« »Yes.« Dann sind wir einig und ich freue mich, in euch einen so tüchtigen, humanen Bundesgenossen gefunden zu haben. Well, so sagt uns also nun, was geschehen soll. Lasst eure Pferde tüchtig trinken und brecht euer Zelt ab. Dann reitet ihr fort, Wupperumugi nach. Die Stangen zeigen euch den Weg. Ihr bleibt hier? Nur bis wir die Comanchen kommen sehen. Und wie weit entfernen wir uns? Etwas über Gesichtsweite, weiter nicht. Wenn ihr diese Büsche hier nicht mehr erkennen könnt, haltet ihr an. Wir kommen schnell nach. Warum reitet ihr nicht mit uns? Weil ich Nale Masiuf kommen sehen will und weil unsere Apachen auch hier an das Wasser müssen, ehe sie die trockene Wüste unter die Hufe ihrer Pferde nehmen können. Well, so mag es losgehen. Er gab die nötigen Befehle und ritt nach Verlauf einer halben Stunde mit seinen Dragonern fort. Nun konnten unsere Apachen heran, um ihre Pferde zu tränken und ihre Schläuche zu füllen. Während das geschah, stieg ich auf die Höhe, um mit Hilfe meines Fernrohrs nach den Feinden auszuschauen. Da sie jedenfalls auf der Fährte der Dragona kamen, kannte ich den Punkt des Horizontes ganz genau, an welchem sie erscheinen mussten. Dabei war ich überzeugt, dass ich nicht lange auf sie zu warten hatte, denn sie nahmen jedenfalls an, dass sich das Militär nur kurze Zeit bei den 100 Bäumen aufgehalten habe und den Comanchen Wupperumugis schnell gefolgt sei, um ihnen stets auf den Fersen zu bleiben. Diese Voraussetzung erwies sich als ganz richtig, denn ich befand mich noch gar nicht lange auf meinem Posten, Old Shoehead neben mir, als ich ganz draußen am westlichen Horizont einen dunklen Punkt erscheinen sah, welcher sich scheinbar sehr langsam auf uns zubewegte. »Sie kommen«, sagte ich zu Old Shorehand. »Schon. Habt ihr sie für später erwartet?« »Das nicht. Leiht mir einmal euer Rohr.« Ich gab es ihm. Als er einige Sekunden lang hindurchgesehen hatte, fragte er. »Ihr meint den dunklen Punkt, der gerade im Westen von uns?« »Ja.« »Er teilt sich jetzt.« »So?« »Ja, es werden 6, 8 kleinere Punkte daraus, welche sich im Halbkreise immer mehr voneinander entfernen.« »So sind es Kundschafter.« »Sicher. Sie können natürlich nicht in gerader Richtung nach hier reiten, weil sie von den Truppen gesehen würden, falls diese sich noch hier befänden.« »Meint ihr nicht, dass es so ist?« »Gewiss ist es so. Die Roten werden sich teilen, nicht?« »Ja, es scheint so. 4 reiten nach rechts und 4 nach links.« »Sie umreiten die 100 Bäume, um nicht von hinten, sondern von beiden Seiten hierher zu kommen, bis sie die Ebene erreichen und hinter das Gebüsch sehen können. Das ist die einzige Art, ohne Gefahr, selbst entdeckt zu werden, zu erfahren, ob die Dragoner noch da sind. Gib mir das Glas.« Als ich noch einmal hindurchblickte, sah ich die beiden Abteilungen der Kundschafter. Sie hegten jedenfalls die Absicht, die ich ausgesprochen hatte. Sie waren noch so fern, dass man sie nur durch das Fernrohr erkennen konnte. Bis in Augenweite durften wir sie nicht herankommen lassen, sonst wurden wir gerade so von ihnen gesehen, wie sie von uns gesehen wurden. Wir stiegen also schnell nach dem Wasser hinab, und ich erteilte den Apachen den Befehl aufzubrechen. Nur eine Minute später jagten wir davon, der großen Fährte nach, welche längs der eingesteckten Pfähle nach Südosten führte. Nach kaum 10 Minuten kamen wir bei den Dragonern an, welche bei ihren Pferden lagernd auf uns gewartet hatten. Von der Stelle aus, an welcher wir uns jetzt befanden, konnten wir die 100 Bäume mit bloßen Augen nicht erkennen, aber die Probe überzeugte mich, dass das Fernrohr bis hin trug, so dass ich die Comanchen sehen musste, sobald sie angekommen waren. Ich hatte nicht lange zu warten, so bemerkte ich wirklich die Kundschafter, welche sich dem Wasser langsam und äußerst vorsichtig von beiden Seiten näherten. Sobald sie sahen, dass niemand dort war, ritten sie schnell hin. Sie durchsuchten die Büsche, und als sie keinen Feind dort fanden, lagerten sich 7 von ihnen, während der 8. zurückritt. Er hatte Nale Masiuf zu melden, dass er kommen könne. Von jetzt an verging eine volle Stunde, bis ich sah, dass sich die Lagerstelle wieder belebte. Die Comanchen waren angekommen. Als ich das Old Shorehand mitteile, sagte er: »Nun beginnt der erste Akt des Schauspieles, welches wir beabsichtigen, die Gefangennahme von Male Masiuf. Ich denke, dass wir nicht lange warten dürfen. Meint ihr nicht?« »Ja, sie bleiben jedenfalls nur so lange dort, wie nötig ist, den Menschen und Pferden Wasser zu geben.« »Also fort.« »Wir alle auf einmal?« »Nein, wir müssen sie umzingeln, erst von Weitem, ohne dass sie uns sehen. Dann ziehen wir plötzlich den Kreis schnell und eng zusammen. Diejenigen von uns, welche am weitesten zu reiten haben, müssen da natürlich eher fort als die anderen.« »Wer ist das?« »Das seid ihr mit den Apachen, welche ich unter euren Befehl stelle, Mr. Shorehand.« »Das freut mich ungemein. Danke, Sir.« »Ihr reitet außerhalb der Sichtweite um die 100 Bäume herum und besetzt die Höhe derselben rund am Rande des Gebüsches, so dass ihr mit den 50 Apachen einen Halbkreis bildet. Eure Leute steigen von den Pferden und legen sich so zwischen die Büsche, dass sie das unten am Wasser befindliche Lager mit ihren Gewehren bestreichen können.« »Wir sollen schießen?« »Nur dann, wenn die Comanchen sich wehren oder mit Gewalt durch eure Linie dringen wollen. Wie lange denkt ihr, dass ihr braucht, um hinter ihren Rücken zu kommen?« »Ihr werdet da möglichst genaue Zeit wissen wollen, um euch nach mir richten zu können?« »Allerdings.« »So will ich sagen, dass ihr von jetzt an genau in einer halben Stunde kommen könnt. Habt ihr noch eine Verhaltensmaßregel?« »Ich muss mich auf euren Scharfsinn verlassen und kann mich nur im Allgemeinen dahin aussprechen, dass wir nur dann zu den Waffen greifen, wenn es nötig ist. Ich werde mit den Dragonern so geritten kommen, dass wir einen Bogen bilden, dessen beide Enden sich eng an euren Halbkreis schließen. Dann haben wir die Comanchen in unserer Mitte. Sie werden zunächst nur uns sehen und nach rückwärts fliehen wollen, wo ihr seid. Um ihnen zu zeigen, dass sie auch dort eingeschlossen sind, lasst ihr eure Apachen ihr Kriegsgeheul anstimmen, sobald wir mit euch Fühlung gewonnen haben. Dann warten wir?« »Ja. Worauf?« »Auf das Resultat, welches meine Unterredung mit Nale Masiuf haben wird.« »Ah, ihr wollt mit ihm verhandeln?« »Natürlich. Auf welche andere Weise könnte ich ihn bewegen, sich uns freiwillig zu ergeben? Das ist ein Wagnis für euch, Sir. Habt keine Angst um mich. Nale Masiuf ist als ein pfiffiger, hinterlistiger Mensch bekannt. Schenkt ihm ja nicht zu viel Vertrauen, Mr. Shatterhand. Mit Hinterlist bringt er es bei mir zu nichts, sondern er schadet sich nur selber. Darauf könnt ihr euch verlassen. Schön. Also mag's beginnen. Lebt einstweilen wohl. Er ging zu den Apachen, gab ihnen einige kurze Anweisungen und ritt dann mit ihnen fort. Ich wendete mich an den Kommandanten, indem ich ihn fragte. »Wer soll jetzt eure Leute befehligen, Sir? Der Tanz beginnt.« »Natürlich ich.« »Gut, aber schießt mir keine Böcke.« »Habe mich freilich von den Roten übertölpeln lassen. Jetzt aber könnt ihr überzeugt sein, dass es keine Böcke gibt.« »So hört, was ich euch sage. Wir reiten im Galopp direkt auf die 100 Bäume zu und bilden gleich von hier aus einen Halbkreis, dessen Enden die äußersten Büsche berühren.« »Ich verstehe. Hinter diesen Büschen stecken die Apachen?« »Ja, eure Leute haben sich mit diesen rechts und links eng zusammenzuschließen.« »Und wenn das geschehen ist, was dann?« »Unser nächster Zweck ist nur der, die Comanchen zu umzingeln. Auf ihr Verhalten kommt es an, was dann geschieht. Schießen sie, so schießen wir auch. Verhalten sie sich aber abwartend, so lassen wir die Waffen ruhen. In diesem letzteren Falle werde ich ein Gespräch mit ihren Häuptlingen herbeiführen, von dessen Resultate das weitere abhängig ist.« »Werde ich bei diesem Gespräch mit anwesend sein?« »Nein.« »Warum nicht?« »Es gibt keinen Grund dazu.« »Grund genug? Als Kommandant der anwesenden Truppen bin ich doch wohl die Persönlichkeit, auf welche Nale Masio vor allen Dingen zu hören hat.« »Er wird ganz und gar nicht auf euch hören.« »Auf wen sonst?« »Auf mich.« »Hm, ich weiß, dass ihr ein tüchtiger Mann seid, Mr. Shatterhand, aber täuscht ihr euch hier nicht?« »Nein.« »Aber bedenkt den Unterschied.« »Welchen?« »Ihr habt nur 50 Apachen, ich habe 100 Dragoner.« »In einem Kampfe mit Indianern sind 50 Apachen wenigstens ebenso viel wert wie 100 Soldaten.« »Wenn ihr es sagt, so mag das richtig sein. Aber bei so einer Unterredung gilt es vor allen Dingen, Eindruck zu machen.« »Freilich wohl.« »Nun, da seid ihr doch nur Westmann. Ich aber bin Truppenkommandant, Mr. Shatterhand.« »Ach so«, lachte ich ihm freundlich in das Gesicht. »Ja, schon die Uniform macht Eindruck.« »Schon diese? Was noch?« »Der Ton, in dem unser einer gewohnt ist, zu sprechen.« »Ihr wollt mit Nale Masiuf reden?« »Ja.« »Sprecht ihr die Sprache der Comanchen?« »Nein.« »Wie wollt ihr euch da ihm verständlich machen?« »Durch euch als Dolmetscher.« »So, also ihr seid der Kommandant, der zu bestimmen hat, und ich bin nur euer Werkzeug, euer Dolmetscher.« »Hört, Verehrtester, da beurteilt ihr Old Shatterhand sehr falsch. Als Dolmetscher muss ich mit Nale Masiuf reden. Wozu brauche ich da euch? Was hilft euch euer Ton, wenn ich die Worte übersetzen muss? Und eure Uniform? Ich sage euch, dass Nale Masiuf vor meinem ledernen Jagdrocke und meinem Stutzen 100-mal mehr Respekt hat als vor eurer Uniform und vor eurem Säbel. Streiten wir uns nicht um Rangunterschied. Ich sage euch, was geschehen soll, und ihr kommandiert in diesem Sinne eure Untergebenen. Ich aber bin euch nicht subordiniert. Habt ihr auch an die Gefahr gedacht, der ihr euch aussetzen würdet, wenn ihr mit dem Comanchen verhandeln wolltet?« »Gefahr?« »Ja.« »Welche Gefahr könnte es dabei geben?« »Die Person des Unterhändlers, des Parlamentärs, gilt doch für heilig.« »Diesem Indianer nicht. Er ist ein heimtückischer Mensch.« »Gegen solche Leute kann man sich vorsehen.« »In welcher Weise?« »Hm.« »Er erscheint und ihr erscheint, beide ohne Waffen. Ihr setzt euch einander gegenüber und beginnt zu verhandeln. Plötzlich zieht der Kerl ein verborgenes Messer und sticht euch nieder.« »Das darf er doch nicht.« »Er fragt viel danach, ob er darf. Er will den Anführer töten, um dann über die dadurch verwirrten Gegner herzufallen.« »Danke. Danke sehr.« »Wollt ihr noch mit Nale Masiuf sprechen, Sir?« »Ich möchte wohl, will euch aber nicht vorgreifen. Ihr habt recht. Da ich die Sprache nicht verstehe, würde ich die Verständigung zwischen uns und ihm nur erschweren. Es ist also besser, ich überlasse es euch. Recht so. Also brechen wir auf. Sogleich, will nur meine Offiziere erst verständigen. Dieser Herr Kommandant befand sich wirklich in dem Glauben, den Comanchen mit seiner Uniform zu imponieren. Und gar der Ton. Er hatte keine Ahnung von dem Tone, in dem man mit feindlichen Indianern zu reden hat. Wer während einer so wichtigen Verhandlung so einen Häuptling wie Nahle Masiow wie einen Rekruten antönen will, der ist verloren. Glücklicherweise verfehlte mein Hinweis auf die Hinterlist des Roten ihre Wirkung nicht. Hinterrücks sich erstechen lassen, dazu hatte der Offizier denn doch keine Lust, und darum gab er zu, es sei besser, dass er mir die Unterredung überlasse. Ende von Abschnitt 21.